Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Ich möchte sehr gerne meinen Wahlkampf, der ja jetzt im nächsten Jahr ansteht, auch in den sozialen Medien führen, aber nicht auf der Grundlage von gekauften Daten. Ja, so äußerte sich am Mittwoch dieser Woche die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken auf der Open-Data-Konferenz in Stuttgart. Seit Tagen wird ja intensiv über den Einsatz von Big-Data-Algorithmen im Wahlkampf diskutiert, und ausgelöst hat diese ja schon ein bisschen aufgeregte Debatte Alexander Nix, der Chef von Cambridge Analytica. Der hat nämlich behauptet, dass Donald Trump die amerikanischen Präsidentschaftswahlen nur gewonnen habe, weil er ja die Big-Data-Analysen seiner Firma eingesetzt habe. Mein Kollege Peter Welchering ist der Frage nachgegangen, welche Rolle denn Big-Data-Algorithmen im amerikanischen Wahlkampf tatsächlich gespielt haben und womit wir im Bundestagswahlkampf 2017 alles noch rechnen müssen. Peter, hat Donald Trump tatsächlich mit Big-Data-Technologie auf Facebook eingesetzt, die Wahl für sich entschieden? Nein, definitiv nein. Mit Facebook allein gewinnt man keine Wahlen und auch mit Twitter gewinnt man keine Wahlen, denn dafür sind die Streuverluste auf diesen sozialen Plattformen einfach viel zu hoch. Trump hat etwas ganz anderes gemacht. Trump hat einfach Daten eingekauft. Und insofern, aber auch wirklich nur insofern, hat natürlich Alexander Nix von Cambridge Analytica recht, wenn er sagt, dass Big-Data-Algorithmen für die Wahlentscheidung wichtig waren. Aber auf der anderen Seite, Nix übertreibt, wenn er in Aussicht stellt, mit den richtigen Big-Data-Werkzeugen allein könne jeder noch so untalentierte Politiker Wahlen gewinnen. Und Nix verschweigt die schmutzige Seite der Big-Data-Medaille, nämlich, dass der Trump-Wahlerfolg auch ein Ergebnis der lückenlosen Netzüberwachung war. Was nämlich Jared Kushner, der Schwiegersohn und der Online-Wahlkampfleiter von Donald Trump, einfach gemacht hat, war politisches Direktmarketing auf der Grundlage von persönlichen Profilen. Und diese persönlichen Profile, die entstehen durch lückenlose Überwachung der Netznutzer. Man könnte auch sagen, das war Wählermanipulation auf Online-Überwachungsbasis. Und das war für Menschen, die an freie Wahlen und an die Demokratie glauben, auch ganz schön harter Tobak.